zwei, drei. Acht. Österreich. Richtig. Auch. Das Buch. Das Mädchen. Östlich. Welcher? Das Gespräch. Gleich. Doch. Machen. München. Suchen. Nicht. Sprechen. Die Sprache. Die Bücher. Ich. Die Technik.